Hört das Wort, welches Jahwe zu euch redet, ihr vom Hause Israel, so spricht Jahwe, an die Weise der Heidenvölker gewöhnt euch nicht, noch zittert vor den Zeichen des Himmels, weil die Heidenvölker vor ihnen zittern. Denn die Satzungen der Völker, der Götze ist, von Holz aus dem Walde schnitzt man ihn, ein Werk von Künstlerhänden, mit dem Schnitzmesser hergerichtet, mit Silber und mit Gold verziert man ihn, mit Nägeln und mit Hämmern befestigt man ihn, dass er nicht wanke. Einer Tierscheuche im Gurkenfelde gleichen sie und können nicht reden, getragen müssen sie werden, denn zu schreiten vermögen sie nicht, darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können keinen Schaden tun, aber auch Glück zu bringen steht nicht in ihrer Macht. Deinesgleichen gibt es nicht, Jahwe. Groß bist du und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Ja, dir gebührt das, denn unter allen Weisen der Völker und in ihrem Herrschaftsbereich ist nicht deinesgleichen. Allesamt sind sie dumm und töricht, die Unterweisung der Götzen, Holz ist, breit gehämmertes Silber, das aus Tarsis gebracht ist, und Gold aus Afas, Arbeit des Künstlers und der Hände des Schmelzers, aus blauem und rotem Purpur besteht ihr Gewand, eine Arbeit Kunstverständiger sind sie durch und durch. Jahwe jedoch ist wahrhaftiger Gott, er ist lebendiger Gott und ewiger König, vor dessen Zorne die Erde erbebt, und dessen Groll die Völker nicht zu ertragen vermögen, also sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, werden von der Erde und unter dem Himmel hinweg verschwinden, er, der die Erde durch seine Kraft erschaffen, den Erdkreis durch seine Weisheit gegründet und durch seine Einsicht den Himmel ausgespannt hat. Wird seine Donnerstimme laut, antwortet Wasserbrausen am Himmel, und Wolken lässt er vom Rande der Erde heraufziehen, schafft Blitze, einen Weg zu bahnen dem Regen, und entlässt den Wind aus seinen Vorratskammern. Verblüfft steht da jeder und kann es nicht begreifen, schämen muss sich jeglicher Schmelzer wegen seines Gebildes, weil seine Gussbilder Trug sind und kein Odem in ihnen ist, eitel Dunst sind sie, Metschwerk zur Verhöhnung, wenn die Zeit ihrer Heimsuchung kommt, ist aus mit ihnen. Aber nicht gleich diesen Jakobs Anteil, sondern der Schöpfer des Alls ist er, und Israel ist sein Eigentumsstamm, Jahwe der Herrscharen ist sein Name. Raffe dein Bündel von der Erde auf, die du in der Belagerungsnot sitzest. Denn so spricht Jahwe, fürwahr, ich werde die Bewohner des Landes dieses Mal fortschleudern und ihnen Bedrängnis bereiten, auf das sie büßen. O wehe mir ob meiner Verwundung, unheilbar ist der mir zugefügte Schlag. Und doch dachte ich, ist nur das mein Leiden, so will ich es schon ertragen. Mein Gezelt ist verwüstet, und alle meine Zeltstricke sind abgerissen, meine Söhne sind von mir fortgezogen und sind nicht mehr, da ist niemand, der mein Zelt wieder aufschlüge und meine Decken wieder befestigte. Ja, verdummt waren die Hirten und nach Jahwe fragten sie nicht, darum hatten sie kein Gelingen, und ihre ganze Herde zerstob. Horch! Ein Geräusch! Schon kommt es heran, und ein gewaltiges Getöse vom Nordlande her, um die Städte Judas zur Einöde zu machen, zu einem Wohnsitze für Schakale. Ich weiß, Jahwe, dass das Schicksal des Menschen nicht in seiner Macht steht, noch in der Gewalt eines Mannes, der einherwandelt, dass er seinen Schritt zum Ziele lenke. So züchtige mich doch, Jahwe, aber nur mit Maßen, nicht in deinem Zorne, dass du mich nicht aufreibest. Gieße vielmehr deinen Grimm über die Völker aus, die von dir nichts wissen wollen, und über die Geschlechter, die deinen Namen nicht anrufen, denn sie haben Jakob gefressen, ja sie haben ihn gefressen und aufgezehrt und seine Aue verwüstet.